Er begann, lauter Blumen vor sich zu sehen. Ihm schwebte eine reizende, blühende Landschaft vor. Ein heller, warmer, beinahe heißer Tag. Ein Festtag, Pfingsten. Ein reiches, prachtvolles Landhaus, ein Cottage im englischen Stil, bewachsen mit duftenden Schlingpflanzen in voller Blüte. Blumenbeete, die das ganze Haus umgaben. Eine Freitreppe, umrankt von Kletterrosen und flankiert von Rosenbüschen. Eine helle, kühle Halle, ausgelegt mit einem prachtvollen Teppich und ringsum geschmückt mit seltenen Blumen in chinesischen Vasen. Besonders fielen ihm die Büschel weißer, zarter Narzissen auf, die in wassergefüllten Gläsern in den Fenstern standen und geneigt auf ihren hellgrünen, geraden, langen Stängeln starken, wohlriechenden Duft verbreiteten. Er mochte sich gar nicht von ihnen entfernen, aber er stieg doch die Treppe hinauf und trat in einen großen, hohen Saal, und wieder standen auch hier, überall in den Fenstern, an der geöffneten Tür zum Balkon, auf dem Balkon selbst, Blumen über Blumen. Der Fußboden dieses Saales war mit frisch gemähtem, duftendem Heu bestreut. Die Fenster waren geöffnet, eine frische, leichte, kühle Luft drang ins Zimmer. Vögel zwitscherten vor den Fenstern. Mitten im Saal aber stand auf einem mit weißer Atlasdecke bedeckten Tisch ein Sarg. Dieser Sarg war mit weißem Seidenrips ausgeschlagen und mit weißen, dichten Rüschen besetzt. Girlanden aus Blumen umgaben ihn auf allen Seiten. Ganz in Blumen gebettet lag in ihm ein kleines Mädchen in weißem Tüllkleid. Ihre wie aus Marmor gemeißelten Hände waren gefaltet und ruhten auf der Brust. Ihr aufgelöstes, hellblondes Haar war nass. Ein Kranz aus Rosen umgab ihren Kopf. Das strenge und schon erstarrte Profil ihres Gesichts war gleichfalls wie aus Marmor gemeißelt. Doch das Lächeln, das ihre blassen Lippen umspielte, war erfüllt von einem unkindlichen, grenzenlosen Weh und einer großen Klage. Svidrigailow kannte dieses Mädchen. Weder ein Gottesbild noch brennende Kerzen standen an diesem Sarg, und man vernahm keine Gebete. Das kleine Mädchen war eine Selbstmörderin. Sie hatte sich ertränkt. Sie war erst 14 Jahre alt, aber ihr Herz war bereits gebrochen. Und sie hatte sich umgebracht, durch eine Kränkung verletzt, die dieses junge, kindliche Bewusstsein mit Entsetzen und Nichtverstehen erfüllt und ihre engelreine Seele in unverdienter Schande ertränkt hatte, als der erpresste, letzte Schrei der Verzweiflung nicht erhört, sondern frech verhöhnt worden war, in dunkler Nacht, in Finsternis, Kälte, bei feuchtem Vorfrühlingswetter, als der Wind heulte.